بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، wir machen weiter mit der 76. Frage in unseren Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida. Da geht er auf den letzten Punkt ein über die Engel, wo er ein paar Arten von den Engeln beschreibt, was ihre Aufgabe ist, was sie machen, was für Arten es gibt, die uns natürlich authentisch überliefert wurden von Koran und Sunna, bi'idhnillahi ta'ala. Er sagt, nenne einige ihrer Arten in Bezug auf das, wofür Allah sie erschaffen und womit er sie beauftragt hat. Das heißt, wir lernen jetzt ein paar Arten von Engeln kennen. Er sagt, es gibt in dieser Betrachtung viele Arten von Engeln. Unter ihnen ist einer, der mit der Offenbarung zum Propheten beauftragt ist. Ar-Ruh, Al-Amin, die vertrauenswürdige Seele. Und das ist Jibril, a.s., wie er hier sagt. Ar-Ruh, Al-Amin, das ist Jibril. Und er ist der höchste, der beste Engel von den ganzen Engeln. Er ist beauftragt mit der Entsendung, mit der Offenbarung zu jedem Propheten. Er ist der gleiche, der zu Adam a.s. kam, zu Nuh, zu Musa a.s., zu Isa, zu allen Propheten und zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist der größte und der stärkste und der gehorsamste Engel, obwohl alle natürlich gehorsam sind. Er sagt, unter ihnen ist einer, der mit dem Regen beauftragt ist, und das ist Mikael a.s., wie es in den Hadithen natürlich kommt, dass Mikael a.s., was die Leute auch kennen, beziehungsweise das in Hadithen so kommt, dass Mikael a.s. Mit dem Regen oder mit dem Wetter allgemein beauftragt ist. Das heißt, Mikael a.s. hat die Beauftragung der Engel, verschiebt die Wolken und so. Es gibt ein Hadith, wo es heißt, was ist der Donner? Und dann antwortet ihnen der Prophet, dass es, wenn Mikael die Wolken hin und her verschiebt, sie zurechtrückt, sozusagen. Und davon gibt es viele, inshallah ta'ala, die diese Sache bestätigen. Er sagt, unter ihnen ist der Beauftragte, der beauftragt ist mit dem Sur, also mit der Posaune, mit dem Ruf vielleicht. Und das ist Israfil a.s. Das ist Israfil a.s. Der hat eine einzige Aufgabe. Und zwar ins Horn zu blasen, wenn die Stunde gekommen ist. Und nochmal ein zweites Mal ins Horn zu blasen, wenn wir auferweckt werden sollen. Wenn Israfil a.s. einmal ins Horn bläst, dann fällt alles nieder. Alles, was lebendig ist, stirbt. Niemand wird mehr da sein. Alle werden sterben, selbst die Engel, die Berge, die Vögel, alles wird sterben, wenn ins Horn geblasen wird. Und wenn ein zweites Mal ins Horn bläst, dann werden alle Menschen auferweckt werden. Subhanallah. Und es gibt ein Hadith bezüglich dessen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal nachts schreckend aufwacht und dann sagt Aisha radiallahu anh, was ist mit dir? Oder warum hast du so viel Angst? Er sagt, warum soll ich keine Angst haben, wenn Israfil schon die Posaune oder das Horn angesetzt hat zum Reinblasen? Also bisher hatte sie vielleicht nur in der Hand gehabt. Oder hat sie vielleicht nur ein bisschen angehoben. Aber zur Zeit vom Propheten, das ist auch schon jetzt über 1400 Jahre her, hat Israfil a.s. schon das Horn an den Mund sozusagen angesetzt, wenn man das so sagen darf, um reinzublasen. Also es fehlt nur noch der Befehl von Allah, dass er reinpustet. Subhanallah. Allahu Akbar. Dann geht er weiter, sagt, unter ihnen ist derjenige, der mit dem Ergreifen der Seele beauftragt ist. Er ist der Engel des Todes sowie seine Helfer. Der Malakul Maut, wie wir kennen, sein Name ist nicht Azrael, dieser Name ist nicht bestätigt von keinem der Gelehrten. Es gibt keinen authentischen Beleg dafür. Aber wir nennen ihn ganz normal Todesengel, Malakul Maut, heißt Todesengel. Und er hat zwei Helfer. Je nachdem, wenn du eine gute Person warst, dann kommen zwei positive Helfer. Die nehmen dich mit einem Seidentuch vom Jannah und nehmen dich mit hoch. Und je nachdem, wenn du eine schlechte Seele warst, dann kommen sie mit einem schlechten, kratzenden Tuch von Jahannam. Und sie nehmen dich mit. Allah musta'an. Das bezüglich Malakul Maut. Und dazu gibt es natürlich auch genug Verse im Koran, die diese Sache bestätigen. Er sagt, unter ihnen sind diejenigen, die bezüglich der Taten der Diener Allahs beauftragt sind, welche die edlen Schreiber sind. Und das kennen wir auch in verschiedenen Schreiben. Sie sagen nicht ein Wort, ohne dass das aufgeschrieben wird. Oder es gibt edle Schreiber und genug aus dem Koran, die das bestätigen. Und das sind die Engel, die das Gute und das Schlechte aufschreiben bei dir. Ja. Je nach Überlieferung, in einer Überlieferung heißt rechts der gute Engel, links der schlechte Engel, beziehungsweise nicht der schlechte Engel, sondern der schlechte Taten aufschreibt. Weil alle Engel sind gut, inshallah ta'ala. Der eine Engel schreibt den schlechten, der andere den guten. Wallahu a'lam, auf jeden Fall wird alles aufgeschrieben, was du aussprichst, was du tust. Nur deine Gedanken nicht. Aber alles, was du tust und sagst, ja, das wird inshallah ta'ala aufgeschrieben und dem Entsprechend wirst du auch dieses Buch bekommen am jüngsten Tag, wo du sagst, wo man sagt, hier, das ist dein Buch, und du sagst, was ist das für ein Buch? Da steht alles Kleine und Große drin, was ich jemals getan habe. Subhan al-Malik. Das sind die Schreiber. Und unter ihnen sind diejenigen, die mit dem Schutz der Diener vor und hinter ihnen beauftragt sind. Das sind die Beschützer. Und dazu gibt es auch in Surat al-Ra'd, wie er hier nennt, Surat 13, Vers 11, gibt es einen Beweis dazu. Und es gibt natürlich auch Hadithe dazu. Das heißt, jeder Mensch hat auch Beschützer. Jeder Mensch hat Beschützer, die ihn beschützen. Besonders die Gläubigen natürlich, die sie beschützen. Und eines der Aufgaben zum Beispiel von diesen ist, dass wenn du schlafen gehst, dass kein Tier in dein Ohr oder in deine Nase krabbelt. Habt ihr das schon erlebt? Hat man eigentlich sehr, sehr selten, dass sowas passiert. Das heißt, sie beschützen dich, subhanallah. Sie sind mit dem Schutz der Diener, der gläubigen Diener natürlich beauftragt. Er sagt, unter ihnen sind diejenigen, die mit dem Paradies und seinem Glück beauftragt sind. Das sind Ridwan a.s. und seine Helfer. Der Name Ridwan von dem Engel ist nicht authentisch überliefert worden. Die Hadith sind dazu schwach. Also sogar hier in der Fußnote vom Übersetzer steht, dass sogar Maudu, also erfundene Hadithe sind. Naam, und die Sache, also der Name Ridwan ist nicht authentisch überliefert von dem obersten Engel sozusagen im Paradies. Aber es wird auf jeden Fall auch Engel im Paradies geben, die mit bestimmten Dingen dort beauftragt sind. Dann sagt er weiter, und unter ihnen sind diejenigen, die mit der Hölle und ihren Qualen beauftragt sind, welche Malik, ja, und seine Gefolge sind, so wie das Sura, so wie ihre 19 Führer. Ja, das kommt in der Surat al-Muddathir vor, ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala 19 Engel angesetzt hat für die Engel, für das Feuer, und der Beauftragte, der Torwächter von Jahannam ist Malik, und das kommt im Koran vor, dieser Name. Das heißt, es gibt, so wie es Beauftragte in Jannah gibt, im Paradies gibt, gibt es auch beauftragte Engel in Jahannam, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Und unter ihnen sind diejenigen, die mit der Prüfung im Grab beauftragt sind, wie Munkar und Nakar. Ja, Munkar und Nakar sind die Engel, die kommen werden, wenn du stirbst und wenn du ins Grab eingelegt wirst. Dann werden sie kommen und sie werden dich wecken. Je nachdem, ob du eine gute oder schlechte Seele warst, dementsprechend werden sie dich wecken. Und sie werden dir die Fragen stellen, wer ist dein Herr, wer ist deine Religion und wer ist dieser Mann, der zu dir gekommen ist, oder wer ist dieser Prophet, der zu dir gekommen ist. Und wenn du geglaubt hast, kannst du antworten. Und wenn du nicht geglaubt hast, dann wehe dir weh. Und unter ihnen, sagt er, sind diejenigen, die den Thron Allahs tragen werden, wie in der Surah Al-Haqqa kommt, dass 8 Engel werden ihn am jüngsten Tag tragen. Das heißt, 8 große Engel werden den Thron Allahs tragen, herbringen. Das ist auch eine Aufgabe von einigen Engeln. Und unter ihnen sind die Al-Kurbiyun, die Engel mit der Ehre, heißt es hier. Bezüglich diesen Namen gibt es auch Meinungsverschiedenheit, ob das authentisch ist, das, was man das so sagen darf. Ob man sagen kann, die Engel der Kurbiyun. Wallahu alam. Dazu gibt es eine schöne Sache von Sheikh Albani. Ich glaube, inzwischen auch schon auf Deutsch übersetzt in YouTube. Kann man sich anschauen bezüglich dessen. Dann sagt er weiter, und unter ihnen sind diejenigen, die mit dem Samentropfen, also Nutfa, der vermischte Tropfen der weiblichen und männlichen Fortpflanzung, in der Gebärmutter beauftragt sind, also sind mit der Eizelle sozusagen beauftragt, die befruchtet ist, und dem Aufschreiben, was Allah für das Geschöpf bestimmt hat. Und wir kennen das Hadith, wenn 120 Tage vergangen sind, dann schreibt der Engel die 4 Sachen auf, ob es ihm gut geht, schlecht gehen wird, wann seine Stunde sein wird, und all diese Sachen werden dann aufgeschrieben. Und der ist beauftragt sozusagen, sich um dieses kommende Baby zu kümmern, bis die Seele ihm eingehaucht wird, ja, und ihm die Seele eingehaucht wird. Selbst in einigen anderen Hadithen, wo es heißt, O Allah, Junge oder Mädchen, wird dann auch dort festgelegt. Wallahu alam, natürlich die Festsetzung ist schon vom Voraus bei Allah subhanahu wa ta'ala entstanden, aber es geht jetzt darum, dass der beauftragt ist, weil die Engel wissen ja auch nicht alles, sondern nur, was ihnen Allah offenbart. So wie Allah das im Koran sagt, die Engel berichten sozusagen, wir wissen nur das, was du uns beibringst. Dann sagt er, und darum gibt es Engel, die in Al-Bayt al-Ma'mur eintreten, Und darunter gibt es Engel, die in Al-Bayt al-Ma'mul eintreten. Jeden Tag treten 70.000 hinein und sie kommen nie wieder dorthin zurück. Wir kennen die Kaaba und über dem, in den Himmeln, über der Kaaba gibt es auch sozusagen eine Kaaba für die Engel. Es wird Al-Bayt al-Ma'mur genannt. Bayt al-Ma'mur. Und die Engel machen da Tawaf und 70.000 Engel kommen da täglich hin und sie gehen wieder weg. Und diese 70.000, die da gekommen sind, die gleichen, die kommen nie wieder zurück, weil die anderen an der Reihe sind. Es gibt so viele Engel, täglich, ihr müsst mal überlegen, wie viele Tage es schon von Anbeginn der Erschöpfung bis heute und bis zum jüngsten Tag noch sein werden. Täglich 70.000 Engel gehen dahin, ja, um Ibadah zu machen, um Tawaf zu machen, um also in das Haus zu betreten. Und diese 70.000 Engel, die drin waren, die gleichen kommen nicht wieder. Wenn das bei uns nur in Hajj auch so wäre, dann könnten alle Menschen die Hajj machen, subhanallah. Auf jeden Fall, er will dir damit sagen, dass es so viele Engel gibt, dass du sie nicht zählen kannst, subhanallah. Dann sagt er, und darunter gibt es welche, die den Sitzungen, Gedenken Allahs folgen. Und das sind die Engel, die suchen nach Sitzungen, nach Koran-Sitzungen, nach Sitzungen in den Moscheen Allahs, in den Häusern Allahs oder auch zu Hause, wenn ihr zu Hause mit euren Familien Sitzungen abhaltet. Dann suchen sie diese Sitzungen und sie suchen die anderen Engel und sie machen dann Dua für euch, wie es in Hadithen kommt. Ja, dazu gibt es inshallah ta'ala genug Beweise aus Koran und Sunnah. Er sagt, darunter gibt es Reihen von stehenden Engeln, die nicht nachlassen beim Stehen. Und darunter gibt es Verbeugende, die sich niederwerfen, die nie aufstehen. Ja, und unter ihnen, also zählt hier noch andere Kategorien auf. Also einige stehen die ganze Zeit, andere sind die ganze Zeit in Verbeugung, andere sind die ganze Zeit in Niederwerfung. Und unter ihnen gibt es andere, die nicht erwähnt wurden. Und Allah sagt, aber niemand weiß über die Herrscher deines Herrn Bescheid, außer ihm. Und es ist nur eine Ermahnung für die Menschenwesen. Ja, und das ist Surat Muddassir. Ja. Nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß die Anzahl. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß natürlich über alles Bescheid. Das sind einige Engel, die jetzt authentisch überliefert worden, die er hier aufgezählt hat. Natürlich gibt es zahlreiche. Es gibt Hadith, wo es heißt, dass für jeden Regentropfen ein Engel angesetzt wird. Wallahu alam, wegen der Authentizität. Aber auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Arten von Engeln. Und es gibt die Engel und wir glauben daran, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das berichtet im Koran und weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns das überliefert hat. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.